Das Radio ist das modernste Medium eingangs der 30er Jahre, um sich Menschenmassen mitzuteilen. Ende Januar 1933 treten die Nationalsozialisten an die ihnen bis dahin weitgehend vorenthaltenen Mikrofone. Und nun brandet eine Jubelorgie ohnegleichen aus allen Empfangsapparaten. In Deutschland selbst und überall im Ausland, so wie man auf einen Reichssender einstellt. Über Ätherwellen wird eine Machtübernahme suggeriert, die total tatsächlich noch gar nicht vollzogen ist. Denn trotz der propagandistischen Nutzung des Reichstagsbrandes im Februar 33 erhält die NS-Partei in Koalition mit der Kampffront Schwarz-Weiß-Rot am 5. März 1933 nur die knappe Stimmenmehrheit von 52%. Die Gewerkschaften werden im Mai umgebildet. Einen Monat später beginnt die Selbstauflösung der demokratischen Parteien. Und erst bei den Novemberwahlen 1933 kassiert Hitler auf einer Einheitsliste 92% zum Reichstag. Das von ihm beherrschte Radio hat viel zu dieser Überwältigung durch Massenhypnose beigetragen. Den zunächst Erstaunten, dann vielfach Erschreckten, aber in einzelnen Volksschichten und Fraktionen auch zur Imitation der Entwicklungen im Deutschen Reich enthusiasmierten Nachbarn in Europa wird über die Lautsprecher, bestätigt von Filmwochenbericht und Pressefotos, die Eskalation des nationalistischen Rausches übermittelt, eine Eskalation, die sich in den folgenden Jahren noch ständig verstärkt und von einem wirtschaftlichen Aufblühen begleitet wird. Es bildet sich geradezu ein Ritus. In Wechselwirkung von Reporterstimmen, Marschtritt, Ansprachen, Militärmusik und Gesangshymnen, jeweils untermalt und endend in brausenden Stürmen von Begeisterung, erlebt der am Radio lauschende Zeitgenosse Reichsparteitage, Maifeiern, Staatsbesuche, Neujahrsempfänge, Ausstellungseröffnungen, Erntedankfeste, Paraden, Proklamationen, Stapelläufe, Beginn von Großbauvorhaben, Galavorstellungen, Gedenkfeiern, Staatsbegräbnisse. Eine endlose Kette sich jagender Ereignisse, atemberaubend und von kaum berechenbarer politischer Tragweite. Als Höhepunkte prägen sich ein Rückgliederung des Saarreviers, Truppeneinmarsch in die Rheinlande, Olympische Spiele 1936 in Berlin, Anschluss Österreichs, Besetzung der Sudetengebiete und danach der Tschechoslowakei und des Memellandes. Schließlich der Empfang der Legion Condor, jenes aus Spanien zurückkehrenden Detachements aus Freiwilligen, die für Franco gekämpft haben. Die Jubelkulisse wird ständig breiter. Rings um diesen brodelnden Kessel wachsen im benachbarten Ausland zugleich Furcht, Skepsis, Eifersucht. Man beginnt, Gegenstimmen zu aktivieren. Vor allem hören nun verstärkt Experten auf den Faktengehalt und die Stimmungsmanipulation der Ausstrahlung der Reichssender und ihrer Gegenstimmen im Auslandsradio. Man registriert zwecks sorgfältiger Analyse. Ende 1938 wandelt sich so, was bisher meist nur Improvisation war, zum bewussten System, zur Rundfunkpropaganda um das Dritte Reich. Zehntausende werden aktiv beteiligt, Hunderte von Millionen können sich als Hörer einschalten. So etwas hat die menschliche Gesellschaft bisher nicht gekannt. Die deutschen Freiwilligen, die in der Legion Condor unter General Franco gegen den Bolschewismus kämpften, kehren in die Heimat zurück. In Vigo gab es einen herzlichen Abschied von der deutschen Kolonie und der dankbaren Bevölkerung. Dann geht es an Bord der KdF-Schiffe, die sie nach Deutschland bringen sollen. Den ersten Gruß der Heimat bietet ihnen die deutsche Kriegsmarine auf hoher See. Panzerschiffe, Torpedoboote und Zerstörer geben ihnen das Ehrengeleit bis Hamburg. Generalfeldmarschall Hermann Göring fährt den Heimkehrern auf der Hamburger Staatsjacht entgegen. Generalmajor Freiherr von Richthofen, der letzte Befehlshaber der Legion, meldet Hermann Göring die Freiwilligen zurück. steht Trompen gegen den Feind. Hoch über der spanischen Erde, mit den Fliegern Italiens vereint. Wir sind deutsche Legionäre, die Bombenflieger der Legion. Im Kampf um Freiheit und um Ehre, Soldaten der Nation. Vorwärts, Legionäre, vorwärts im Kampf sind wir nicht allein. Und die Freiheit muss Ziel unseres Kampfes sein. März 1938. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Der Führer und oberste Befehlshaber der nunmehr geeinten deutschen Wehrmacht ehrt die gefallenen Waffenbrüder des Weltkrieges. Adolf Hitler begibt sich zur Kranzniederlegung nach der Krypta der Hofburg. Der gewaltige Bau der neuen Reichskanzlei dient auch den großen repräsentativen Empfängen der Regierung. Der erste Staatsakt in diesem Hause war der Neujahrsempfang der ausländischen Diplomaten durch den Führer Großdeutschlands in Gegenwart des Reichsministers des Auswärtigen von Ribbentrop. Der ungarische Gesandte, der ägyptische Gesandte, der Botschafter Japans, der Botschafter Italiens. In seiner Ansprache überbrachte Nuntius Monsignore Orsenigo die Glückwünsche des diplomatischen Korps. Der Führer gedachte in seiner Erwiderung des Jahres 1938, dass für das deutsche Volk die Verwirklichung seines unabdingbaren Rechtes auf Selbstbestimmung gebracht hatte. Der Führer im Gespräch mit dem Botschafter der Türkei, dem Botschafter von Italien, dem Gesandten von Belgien. Links der Chef des Protokolls, Gesandter Freier von Dörnberg. Die Beziehungen der vier Staatsmänner führten zu einem vollen Erfolg. Die Beschlüsse sehen eine etappenweise Räumung des sudetendeutschen Gebietes in der Zeit vom 1. bis 7. Oktober sowie die sofort anschließende Besetzung durch deutsche Truppen vor. Weiterhin erfolgt in den gemischtsprachigen Gebieten bis spätestens Ende November eine Volksabstimmung. Thank you. Dr. Joseph Goebbels, wegen seiner Raffinesse gefürchteter Hexenmeister der nationalsozialistischen Propaganda, tritt sein Amt im Rang eines Reichsministers am 13. März 1933 an, 35 Jahre alt. Die Rundfunksendungen in deutscher Sprache macht er sich in richtiger Erkenntnis der Wirkung einer einheitlichen geistigen Ausrichtung bis in die entferntesten Winkel des Reiches, bis in die Wohnquartiere der Gegner des NS-Regimes zum effektvollen Instrument. Er weiß, wie ansteckend das Klima unerschütterlicher Gläubigkeit, wie tiefprägend ständige trommelnde Wiederholungen wirken. Seine Propagandastrategie ist simpel. Und vielleicht gerade deshalb hat Goebbels so große Erfolge. Er präsentiert Optimismus, Einigkeit, Stolz auf das eigene Volk, Beginn einer neuen Zeit, Sicherheit, Frieden, Arbeit und Brot. Keiner soll hungern oder frieren. Das ist ein geschickt gesteuertes Kontrastprogramm für die Millionen Hörer, denen man bisher nur Parteistreit, Klassenkampf, Arbeitslosigkeit, nationale Demütigung, nicht eingelöste Sozialversprechen, Wahlschlachten vorsetzte. Volksgemeinschaft ist das alles deckende Schlagwort. Sie wird auch den bisherigen politischen Gegnern gnädig als verirrten Volksgenossen offeriert. Goebbels kreiert Hitler, den Mann aus dem Volke, den unbekannten Gefreiten des Weltkrieges, wie einen Schlager der Markenartikelbranche, als Garanten. Ist nicht sein Sieg als Parteichef über alle anderen Konkurrenten Beweis genug für seine Güteklasse und Genialität? Das Beispiel des Erfolges ist bekanntlich das beste Werbemittel. Erfolg schafft Zuversicht, vertieft sich zu Vertrauen, zur Gläubigkeit. Vor allem dann, wenn kritische Stimmen abgewürgt werden. Goebbels gebiert den Führerkult. Er überredet zu Gefolgschaftstreue, aus der dann bald der unbedingte bedenkenlose Gehorsam, die eiserne Disziplin erwachsen. Wozu noch fragen und zweifeln? Der Führer weiß alles. Noch rätselt niemand, ob der Führer das wohl weiß. Noch gilt ein Volk, ein Reich, ein Führer. Zugleich als erfüllte Sehnsucht, als Rückversicherung und Heilmittel in allen politischen Nöten. Im Massenchor beten es Millionen auf den Großveranstaltungen. Aus den Lautsprechern und Volksempfängern wird die Faszination im Gemeinschaftsempfang, in Säle, Gaststätten, Fabrikhallen, Kasernen, Zeltlager, in Villen und Mietshäuser, Altersheime, Baracken, Karten und Laubenkolonie übertragen. Der sensible Intellektuelle Joseph Goebbels, körperlich ein Krüppel, ein Mann, der sein politisches Bewusstwerden mit einem Linksdrall begann, dem indonesisches Blut von holländischen Vorfahren nachgemunkelt wird, ein rastloses Arbeitstier, Verehrer schöner Frauen, Schwärmer für Preußens Friedrich den Großen, ein Außenseiter in der NS-Hierarchie. Er propagiert ein Volk, ein Reich, ein Führer, die totale Einheit. Aber er führt selbst einen erbitterten Untergrundkampf gegen seinen Rivalen Göring, der die Opernhäuser beherrschen will, gegen den versteinerten Rassefanatiker und Kremologen Rosenberg, der ihm den völkischen Beobachter blockiert, gegen den Parteiverlagszaren Feldwebel Ammann, gegen Ribbentrop, der die Auslandspropaganda mit Beschlag belegt, gegen den Reichspressechef Dietrich, der ständig in der Teerunde Hitlers hockt. Er spottet über provinzielle Deutschtümelei, er regt sich über Verschwendungssucht, Prahlerei, Muckertum. Zu seinem Ärger gebietet sein Ministerium nur absolut über die Filmateliers, die Plakatsäulen und die Funkhäuser. Das Instrumentarium des Joseph Goebbels ist nicht komplett. Als Teufel mit einem Klumpfuß, als lächerliche Mickey Maus wird er von intellektuellen Artgenossen karikiert. Der Hass beruht auf Gegenseitigkeit. Denn Goebbels kann für seinen simplifizierenden Führerkult keine Nörgler, Besserwisser und Kritiker gebrauchen. Sie stören den Rhythmus seiner Propagandakampagnen und erzeugen Unbehagen, bringen die Massen aus Tritt und Takt. Aus seinem Musikstudium beherrscht er die Schwingungslehre. Jetzt als Radio Machiavelli nutzt er die Volksseele als Resonanzboden für sein Spiel, mal Piano, mal Fortissimo. Weit gespannt zwischen Beethoven, Wagner, Furtwängler bis Paul Linke und Herms Niehl. Die Führerkundgebungen müssen selbstverständlich einheitlich aufgezogen werden. Die Anwesenheit des Führers in einem Gaugebiet dient natürlich nicht nur ausschließlich dem Zweck, dass der Führer dort eine Rede hält, sondern die Anwesenheit des Führers muss zu einer großen Demonstration der gesamten Provinz ausgestaltet werden. Es ist also nicht zweckmäßig, es mit der Versammlung bewenden zu lassen, sondern der Führer muss in einem ganz großen Aufzug empfangen werden. Es muss eingearbeitet werden in das Besuchsprogramm des Führers, sagen wir, ein großer demonstrativer Empfang im Rathaus, Spalierbildung der ganzen Bevölkerung, nicht nur der Bevölkerung der betreffenden Stadt, sondern der Bevölkerung der ganzen Provinz an den Straßen, sodass also diese Versammlung ein ganz großes demonstratives Ereignis für alle durch die Sendegruppen zusammengefassten Gaue der nationalsozialistischen Bewegung ist. Es hat sich als sehr wirksam erwiesen, dass die ungeheuren Tausenden von Menschen, die den Führer an den Spalierstraßen empfangen, kleine Hakenkreuzfähnchen schwenken. Es ist mir von allen Seiten mitgeteilt worden, dass gerade dieser Umstand sowohl bei dem Empfang in Wien als auch bei dem Empfang in Berlin außerordentlich wirkungsvoll sich ausgewirkt hat. Betrete zum ersten Mal einen Boden, der von deutschen Siedlern ein halbes Jahrtausend vor der Zeit in Besitz genommen worden war, da die ersten Weißen sich im heutigen Staat New York niederließen. Reichsminister Dr. Goebbels. Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen, liebe Kinder, in diesem Jahre feiern wir ein ernsteres Weihnachten als in allen vorangegangenen Jahren des nationalsozialistischen Regimes. Es ist ein Kriegsweihnachten, ein Weihnachten der geschlossenen und entschlossenen Bereitschaft eines ganzen Volkes. Trotzdem haben wir hier traditionellem Brauch entsprechend Männer, Frauen und Kinder zu einer gemeinsamen vorweihnachtlichen Stunde zusammenberufen. Wir haben sie diesmal aus den Kreisen der ins Reich umgesiedelten Baltendeutschen und der aus dem Saargebiet Evakuierten gewählt. Sie sind die Träger der großartigsten und modernsten Volkswanderung der neueren Geschichte. Ihre Umsiedlung ins Reich verfolgt ein wahrhaft historisches Ziel. Und es ist deshalb auch nicht zu vermeiden gewesen, dass sie vor allem für Sie persönlich auch mit Sorgen und Schwierigkeiten verbunden ist. Das trifft in erhöhtem Maße für die aus dem Saargebiet Evakuierten zu. Aber Sorgen und Schwierigkeiten haben wir Deutschen heute ja alle. Reichsminister von Ribbentrop, dem ich meinen herzlichen Dank ausspreche, besonderen Nachdruck verleiht, ist ein spontaner und lebendiger Beweis der engen Verbundenheit unserer beiden Länder, die durch das besondere glückliche Los vereint sind, heute von zwei großen Führern geleitet zu werden, delle due razze hanno profondamente rinnovato l'avvenire e la sorte dei due giovani popoli. Reichsregierung und mit ihr das gesamte deutsche Volk haben mit tiefer Bewegung soeben die Worte des Duce Italiens vernommen. Ganz Deutschland ist in dieser historischen Stunde von jubelnder Begeisterung darüber erfüllt, dass das faschistische Italien aus eigenem freien Entschluss zum Kampfe gegen den gemeinsamen Feind England und Frankreich an seine Seite tritt. Der Großdeutsche Rundfunk übertrug eine Erklärung der Reichsregierung, verlesen durch Reichsaußenminister von Ribbentrop vor der In- und Auslandspresse. Premier message du Maréchal Pétain aux Français. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires. Am 21.06.1940, 15.30 Uhr, empfing der Führer und oberste Befehlshaber im Beisein der Oberbefehlshaber der Wehrmachtteile, des Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht, des Reichsaußenministers und des Stellvertreters des Führers die französische Abordnung zur Entgegennahme der Waffenstillstandsbedingungen. Die französische Abordnung bestand aus General Hunzinger, Mitglied des französischen Obersten Kriegsrats, General der Luftwaffe Bergeret, Vizeadmiral Le Luc, Botschafter Noël. Den Akt der Übergabe der Bedingungen nahm der Führer im Wald von Compiègne in dem gleichen Sitzungswagen vor, in dem Marschall Foch am 11.11.1918 unter entehrenden Umständen den deutschen Unterhändlern den Waffenstillstand diktierte. an das ganze deutsche Volk. In dem Augenblick, da das alte militärische Signal das ganze Hals erklang, ist an allen Fronten in Frankreich der Waffenstillstand in Kraft getreten. Am Montag, dem 24. Juni, fand um 19.15 Uhr bei Rom die Unterzeichnung des italienisch-französischen Waffenstillstandsvertrages statt. Um 19.35 Uhr erfolgte die offizielle Mitteilung darüber an die deutsche Reichsregierung. Aufgrund dessen ist der deutsch-französische Waffenstillstandsvertrag in Kraft getreten. Das Oberkommando der Wehrmacht hat die Einstellung der Feindseligkeiten gegen Frankreich angeordnet. Am 25. Juni, 1.35 Uhr deutscher Sommerzeit, tritt auf beiden Seiten die Waffenruhe ein. Der Krieg im Westen ist damit beendet. Der Führer hat folgenden Aufruf erlassen. Deutsches Volk, deine Soldaten haben in knappen 6 Wochen nach einem heldenmütigen Kampf den Krieg im Westen gegen einen tapferen Gegner beendet. Ihre Taten werden in die Geschichte eingehen als der glorreichste Sieg aller Zeiten. In Demut danken wir dem Herrgott für seinen Segen. Ich befehle die Beflaggung des Reiches für 10, das Läuten der Glocken für 7 Tage. Gezeichnet Adolf Hitler. Angeschlossenen Sender. Sie hören Frontberichte der Propagandakompanien. PK an der Front. Ja, also ich hatte die Aufgabe von einer Scheune aus, wo wir durch mehrere Minenfelder und so weiter durch einen Spähtrupp von Infanterie hinaufgeführt wurden, zu einem Haus hinüberzugehen, von dessen Dachboden aus eine wunderbare Einsicht in das Vor voraussichtlich war. Wir hatten aber dauernd MG-Feuer von ihm vor, dass hier und da seine Panzerkuppel hochkurbelte und von dort aus. Sogleich bei Kriegsbeginn sind deutsche Radioreporter bei den Feldtruppen in Flugzeugen und auf Kriegsschiffen eingeteilt. Sie nehmen als Soldaten an den Kriegshandlungen teil, sind überall rechtzeitig, wo sich Entscheidendes abspielt. Das Informationsbedürfnis der Welt muss aus dem deutschen Rundfunk befriedigt werden. Die breite Öffentlichkeit muss mit den Augen der deutschen Reporter sehen, ihre Interpretationen anhören. Der Lärm des Kanonendonners, das Rattern der Maschinengewehre, das Krachen der Bomben und Granaten müssen aus Sendungen des deutschen Rundfunks übernommen werden. Die alliierten Demokratien sind nicht nur militärisch überrascht, auch in der Radiopropaganda werden sie überfallen. Sie haben an Fakten zum Zeitgeschehen nichts zu bieten. Im deutschen Radio dagegen erlebt man die Gefechte, Besetzung eroberter Städte, erste Aussagen von Gefangenen, Kapitulationsakte unmittelbar mit. Über Richtstrahler wird das Weltgeschehen in allen Hauptsprachen bis nach Übersee gesendet. Im Reich und bei den Verbündeten Hitlers fegen nun auch die restlichen Millionen von Skeptikern, Erschütterten, Furchtsamen ihre Bedenken unter den Teppich, als am laufenden Bande Siege der deutschen Waffen gemeldet werden. Einschüchterung, Lähmung, panisches Entsetzen bei den europäischen Nachbarn des Reiches Vor allem aber bei den in den Krieg bereits verwickelten Völkern bedeutet eine Verdoppelung der Wehrmachtserfolge. In der Rundfunkpropaganda haben die Deutschen einen großen Vorsprung gewonnen. Sie beherrschen den Markt der aktuellen Nachrichten, haben ihre Reporterorganisation und Sendekapazität vorausschauend präsent gehalten und als Propagandakompanie das Radio als militärische Kriegswaffe weit ins Hinterland ihrer Feinde reichend sofort zur Einwirkung gebracht. Ein anderer Kameramann des gleichen Berichtertrupps hat einen Stuka-Angriff mitgeflogen. Ich hatte den Befehl, mit einer Stuka-Gruppe, der ich zugeteilt wurde, einen Einsatz zu fliegen, zurück einer Bombardierung einer vormarschierenden Panzerwagenkolonne. Wir flogen weg und überflogen Maubeuge. Weiter vor lag der Wald, das war bei Lockville, und von Ferne sah man schon die Straßen durch den Wald voll getropft mit Panzern. Unser Flugzeugführer kreiste einige Male über den Panzern und ich gab ihm durch das FD-Gerät den Frage, warum er noch nicht abwerfe. Er flog noch einige Male an, beschoss sie mit MGs und dann tönte das Wort Achtung, ich lasse ab. Von rückwärts sah ich das Bild ganz grauenvoll. Die Bombe platzte nach 6 Sekunden unten am Boden, die Panzer flogen durch die Luft. Es war ein ungeheures Bild. Hören Sie unseren Berichter aus der angreifenden Maschine selbst. Wir greifen Toul an. Mit diesen Worten begann unser Staffelkapitän Hauptmann Happ die Einsatzbesprechung. Die zweite Kette hat die Aufgabe, das Tor des Kanons zu vernichten. Und wir gehören zu der zweiten Kette. Und schon befinden wir uns über Feindesland. Unser Kampfflugzeug braust im Ziel zu. Wir haben vor einigen Minuten den Rhein überflogen. Wir befinden uns also über Feindesland und sehen das auch sofort. Unter uns zerstörte Brücken und Eisenbahnen. Ganz deutlich sehen wir die Zerstörung der deutschen Bomben. Deutsche Truppen jetzt im Augenblick grüßen zu uns herauf. Es sind Infanteristen. Ganz deutlich. Versuch zu einer Entschuldigung machte. Es begann heute Nachmittag mit der Rede eines als käuflich längst bekannten amerikanischen Journalisten in französischer Sprache durch den englischen Rundfunk. Der Mann behauptete, der Schlacht gegen die französische Flotte wäre nur erfolgt, weil man Nachrichten gehabt hätte, dass die Deutschen die Auslieferung der französischen Kriegsschiffe hätten erpressen wollen, und zwar mit der Drohung, sonst die Frauen und Kinder der französischen Marineangehörigen in der Heimat zu erschießen. Eine Albernheit, mit der zu rechten sich gar nicht lohnt. Es steht nun einmal das Wort des Führers in dem Waffenstillstandsvertrag, dass er die französische Flotte nicht nehmen will. Auf einem Wort des Führers können heute ganze Staaten und Völker ruhig ihre Existenz aufbauen. Ein Wort des Herrn Churchill oder ein Wort eines rothaarigen jüdischen amerikanischen Journalisten fallen demgegenüber in den Augen der Welt überhaupt nicht ins Gewicht. Aus ihrer Kinderzeit haben sie später sicher befunden, wer Drohungen ausstieß, war nicht etwa ungefährlich, denn er war meist zu allerhand Gemeinheiten fähig. Sicher aber war er schwach. Diese allzu menschliche Tatsache wird heute aufs Neue von den Engländern bestätigt. Als uns die Engländer in ihrem falschen Vertrauen auf eine angeblich weltweite Überlegenheit den Krieg erklärten, da versuchten sie mit dem deutschen Volk, das sie vernichten wollten, noch so eine Art Unterhaltung anzuknüpfen. Weil sich das deutsche Volk in gesunder Abwehr durch seine Führer sozusagen selbst ein Abhörverbot ausländischer Sender auferlegte, da versuchten sie es halt mit Flugblättern. In ihnen bemühte man sich zunächst, dem deutschen Volk klarzumachen, dass es am besten daran täte, sein Schicksal nicht in die Hand seiner Führer, sondern in die Hände, ach so menschenfreundlicher und so frommer. Erstaunt! Der liebe Jungmeister, was ich höre. Bravo, sag mal, bei dir ist ja endlich der Groschen gefallen, was? Jetzt kannst du miterleben, was wir für eine interessante Zeit haben. Und große Kundgebung aus dem ganzen Reich kannst du mit anhören. Das wollte ich doch schon immer. Mir kann jetzt keiner mehr was vormachen. Hier, ich spiele jetzt alles aus erster Quelle. Ja, vielleicht kann ich auch ab und zu mal, wie so hin und wieder, ausländische Sender hören. Die ausländische Sender willst du hören? Ja, Auslandsnachrichten. London zum Beispiel. London? Ja, London. Kannst du mir nicht sagen, wie man das bekommt? Ich weiß zwar nicht, wie du London bekommst, aber was du bekommst, wenn du London bekommst, das weiß ich. Was dann? Kittchen. Aha, Kittchen. Sogar Zuchthaus. Auch wenn es keiner merkt. Ob das einer merkt oder nicht merkt, das spielt doch gar keine Rolle. So was tut man als guter Deutscher nicht. Ja, aber man muss sich doch orientieren, was draußen vorgeht. So natürlich. Die ausländischen Sender, die sagen die reine Wahrheit. Nicht? Klar. Ja klar, du Döskopf. Hast du noch niemals etwas von dem Nachrichtensystem unserer Feinde gehört? Ja. Aber nichts, aber dann müsstest du wissen, dass alles nur darauf abzielt, unsere Widerstandskraft zu schwächen. Herr J., ich bin doch alt genug, um unterscheiden zu können. In England wohnt ein kleiner Mann, der nie die Wahrheit sagen kann. Er lügt, wenn er den Mund aufmacht, dieweil das ganze Ausland lacht. In England wohnt ein armer... Jeder, der mit uns hier auf diesem Platz steht, wird diese Stunde niemals vergessen. Die Stunde, in der der Feldherr des Führers nur wenige Kilometer von den Toren der englischen Hauptstadt entfernt seinen Fliegern die Befehle gab, die sie zum ersten Mal an den eigentlichen Lebensnerv des Gegners heranführten. Die Besprechung ist beendet. Der Reichsmarschall diktiert einige Zeilen für den OKW-Bericht und begibt sich wieder zu dem Kartenbrett, das vorn auf der Brüstung des Beobachtungsstandes liegt. Der Reichsmarschall kommt auf unser Mikrofon zu. Benutze die Gelegenheit, um heute einige Worte ins Radio zu sagen, da sich um einen historischen Augenblick handelt. Nach all den herausfordernden Angriffen der Engländer in den letzten Nächten auf Berlin hat der Führer sich entschlossen, einen gewaltigen Vergeltungsschlag gegen die Hauptstadt des britischen Reiches zu befehlen. Ich habe persönlich die Leitung

der im Drei-Mächte-Pakt mit Deutschland verbündeten Mächte und den Vertretern der ihnen angeschlossenen Staaten für ihr Erscheinen. Ich begrüße den königlich italienischen Außenminister, den Grafen Ciano, den kaiserlich-japanischen Botschafter, Herrn Oshima, den königlich-ungarischen Gesandten, Herrn Stoyai, den rumänischen Gesandten, Herrn Bossi, den slowakischen Gesandten, Herrn Cernak und den bulgarischen Gesandten, Herrn Draganov. Meine Herren, erneut haben wir uns heute in diesem historischen Palais versammelt, um einen weiteren Staat in unsere große, mehr und mehr die ganze Welt umspannende Mächtekombination aufzunehmen. Vor 3 Wochen war es das Königreich Bulgarien, das sich uns anschloss. Heute ist es das Königreich Jugoslawien, das unserer Einladung gefolgt ist und sich zum Eintritt in unseren Pakt bereit erklärt hat. Ich habe Ehre, die jugoslawischen Herren im Namen aller anwesenden Bevollmächtigten hiermit auf das Herzlichste in Wien willkommen zu heißen. Glavni i gotovo jedini cilj spoljne politike Jugoslavije bio je i ostaje sačuvati jugoslovenskom narodu mir i pojačati mu njegovu sigurnost. Die erhalten gebliebenen Tonbänder und Schallplatten offenbaren nicht nur die Sprache einer vergangenen Zeit und ihre vorherrschend emotionelle Atmosphäre, sie sind zugleich auch wertvolle Zeugnisse historischer Vorgänge. Damals konnte der Radiohörer nicht beurteilen, dass die deutsche Führung über Mussolinis militärisch-politische Betriebsamkeit nicht so beglückt war, wie es in aktuellen Reportagen dargestellt wurde. Als die Italiener wenige Tage vor der französischen Kapitulation auch noch in den Krieg eintreten, spricht man inoffiziell, aber eben nicht am Mikrofon, von unerwünschten Erntehelfern. Ein Engagement von Wehrmachtskräften im Mittelmeer und in Nordafrika, auf dem Balkan, in Nahost wird unvermeidlich. Ein bisher begrenzter europäischer Krieg weitet sich zum Weltkrieg. Der Schneeball ist geworfen. Eine gewaltige Lawine wälzt sich zu Tal. Immer mehr Rundfunkstationen werden mit Propagandasendungen aktiv. Neben dem Waffenkrieg, der Sicherung von Aufmarschräumen, der Vermehrung von Rüstungspotenzial versuchen die Kontrahenten, sich direkt oder indirekt neue Wellenbereiche und Frequenzen zu erschließen. Wenn die Staatsmänner und Botschafter ihre Verhandlungen zum Abschluss bringen, verabreden anschließend nicht nur die Militärs, Wirtschaftler und Verkehrsexperten ein gemeinsames Vorgehen, auch die Propagandisten, vor allem die Rundfunkdiplomaten und Techniker treffen ihre Absprachen. Als trotz der Aufnahme des Königreiches Jugoslawien in Hitlers Bündnissystem schon einen Tag nach Unterzeichnung des Paktes in Belgrad eine Generalsrevolte völlig neue politische Verhältnisse schafft, entsteht statt einer Kooperation der Radioleute der deutsche Soldatensender Belgrad. Und Lili Marleen wird als seine Kennmelodie weltberühmt. der Sowjets werden heute weitere Dokumente veröffentlicht, die ebenfalls eindeutig beweisen, dass die Sowjetunion mit Sabotage und Zersetzungspropaganda die Vernichtung des nationalsozialistischen Deutschlands betrieb. Der Weltöffentlichkeit werden im Einzelnen folgende Dokumente übergeben werden. Erstens ein Bericht des Auswärtigen Amtes über die Propaganda und die politische Agitation der Sowjetregierung aufgrund von Mitteilungen der Missionen im Ausland. Zweitens ein Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht an die Reichsregierung über den sowjetrussischen Aufmarsch gegen Deutschland. Drittens ein Bericht des Reichsministers des Inneren und des Reichsführers SS und des Chefs der deutschen Polizei an die Reichsregierung über die gegen Deutschland und den Nationalsozialismus gerichtete Zersetzungsarbeit der Sowjetunion. Diese Dokumente werden auch der Presse heute Vormittag zur Verfügung gestellt werden. Sie beweisen eindeutig die Ziele und Absichten Moskaus und über die Maßnahmen, die der Führer zur Begegnung dieser Bedrohung angeordnet hat, hat Ihnen die ebenige Note, die ich soeben verlesen habe, Aufschluss gegeben. Am 22. Juni 1941 wird mit der deutschen Offensive auf die Sowjetunion ein weiteres riesiges Sendegebiet in die Kriegsrundfunkpropaganda einbezogen. Vom Eismeer bis zum Kaukasus und in der Tiefe bis Wladiwostok klingt jetzt pausenlos Propaganda und Schlachtenlärm aus den Lautsprechern und Drahtfunkanschlüssen. Hitler hat mit dem Überfall auf die Rayons der Kremlherrscher seine propagandistische Rückendeckung fahrlässig verschenkt. Eine Russland-Fanfare und ein, wie zu allen Feldzügen, extra komponierter Marsch klingen durch den Äther. Aber eine politische Konzeption, Freiheitsparolen, lässt Hitler nicht proklamieren. Ostideologe und Rassenfanatiker Rosenberg hat nur die Untermenschentheorie zu bieten. Das ist keine Alternative für die Völker Russlands. Mit entsetzlicher Brutalität beginnt ein Massenmorden von Russen, Juden und Deutschen. Eine furchtbare europäische Tragödie. Es sind deutsche Propagandaleute, die mit als Erste eine Sinnesänderung der Verantwortlichen durchzusetzen versuchen. Die Lebensgefährlichkeit ihrer Bestrebungen verhindert die Herstellung von Tondokumenten. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск. Ungnose militärische Sachverständige von Reuter wohl erst sagen, wenn sich mit seinem Sachverstand überlegt hätte, dass Deutschland ja nicht nur 8 Tage über die gelungene Einkesselungsoperation schwieg, sondern viele Tage länger auch über den Beginn der Operationen nichts sagte, die durch Räume führte, wie die von München und Stettin nach Köln. In jenem einen Reutersatz der maßlosen Verblüffung über eine nachträglich gemeldete, vollendete deutsche Operation charakterisiert sich der ganze Unterschied zwischen der deutschen Nachrichtengebung und der Agitation der Engländer und ihrer Verbündeten. Ich möchte nicht wissen, welche Freudentänze britische Journalisten, Rundfunkredner und Minister ausgeführt hätten, wenn englische Soldaten auch nur einen Bruchteil der gewaltigen Räume durchstoßen hätten, die die Heeresgruppen von Rundstedt und von Bock in den letzten Wochen bewältigten. Wenn die Engländer von einer Expedition nach der nur von Walrossen verteidigten Insel Spitzbergen als einen glorreichen, dann ist anzunehmen, dass sie jeden Kilometer erfolgreichen Vorstoßes in einem schwer verteidigten Raum wie dem ostwärts von Kiew mit 10 Kilometer langen Siegesphrasen begleitet hätten. Als die Operationen, die jetzt zu der Einkesselung der 4 Armeen ostwärts von Kiew führten, bereits in Gang gekommen sein mussten, meldete der amerikanische Sender Boston über London aus Moskau, dass zum ersten Male seit Beginn des Ostfeldzuges sich die deutschen Truppen im vollen Rückzug befänden. Sie seien zu einer zweiten Verteidigungslinie zurückgegangen und wären gezwungen, bereits eine dritte Verteidigungslinie anzulegen. Am 10. September, als deutsche Truppen hunderte von Kilometern ostwärts des Dnjepr nach Norden und Süden aufeinander zumarschierten, meldete das englische Reuterbüro wörtlich, dass ostwärts des Dnjepr, selbst im Oberlauf dieses Flusses, kein einziger Nazi mehr anzutreffen sei. Die Gegenoffensive der Sowjets habe die deutsche Bedrohung beseitigt. Am 12. September, 24 Stunden bevor die genannten zwei deutschen Heeresgruppen sich die Hand reichten, versuchte der englische Rundfunk seinen nicht vorhandenen Hörern in Deutschland einzureden, dass der Blitzkrieg sich in einen Stellungskrieg verwandelt habe und dass diese Tatsache wie ein Aufdruck auf dem deutschen Oberkommando lastete. Wieder geht ein schöner Tag zu Ende, voller Glück und voller Sonnenschein. Ich leg mein Herz in deine lieben Hände, denn wo du bist, kann die Welt nicht schöner sein. Vergessen sind heut all meine Sorgen, alles Leid. Ach, dank für die Stunden, die ich heut bei dir gefunden. Denn dieser schöne Tag geht nun zu Ende. Schlafe süß, mein Liebling, gut. Wieder geht die Welt zur Ruhe, weil mein Liebling schläft auch du. Wünsch dir von Herzen gute Nacht. Träume süß von unserem Glück und komm bald zu mir zurück. Du hast mich so reich gemacht. Namen, Willi. Nimm Platz, ich bin gleich fertig. Was machst du denn da? Eine Landkarte? Du studierst wohl die Lage. Jawohl, die Niederlage. So, ja, bunte Fähnchen, sieh mal den an. Russland, England, Amerika. Wo ist denn unsere Fahne? Na hier, siehst du nicht? Ach so, die weißen Fähnchen. Natürlich, das ist unsere Fahne. Aller Defätist. Wenn es nach dir ginge, würde sich jede Stadt ohne einen Schuss ergeben. Ja, und wenn es nach euch ginge, ließe sich jede Stadt erst in Klump schießen, bis sie sich schließlich doch ergeben muss. Ein Glück, Kurt, dass die Berliner nicht solche Patrioten sind wie du. Die buddeln auf Teufel komm raus, wie die Verrückten. Aber ganz übergeschnappt sind sie doch noch nicht. Sie haben genau ausgerechnet, wie lang die Russen brauchen werden, um unsere Barrikaden und Panzerfallen zu nehmen. Und wie lange soll das dauern? 2 Stunden und 3 Minuten. 2 Stunden, 3 Minuten, was soll das heißen? Nur ganz einfach. 2 Stunden werden sich die russischen Panzermannschaften vor Lachen im Bauch halten, wenn sie die Hindernisse sehen. Und in 3 Minuten werden sie mit ihnen fertig sein. Je länger der Krieg andauert, der durch die Beteiligung der USA nun endgültig zum Weltkrieg wird, desto undurchsichtiger und verworrener wird das Funkbild. Man benutzt die Frequenzen des Gegners für eigene Sendungen. Man spricht in der Sprache des Feindes. Störsender zerhacken die Nachrichtendurchgaben. Man meldet sich auf fremder Welle mit falscher Station. Schwarzsender, Freiheitssender, Partisanensender melden sich zu Wort. Oft ist ein sehr genaues Hinhören notwendig, um Freund vom Feind unterscheiden zu können. Der Radiokrieg um das Dritte Reich ist voll entbrannt, auf allen Wellenbereichen, in allen Sprachen. Das Abhören von Feindsendern wird streng bestraft. Aber wer kann noch unterscheiden, ob man die eigene Seite oder den Gegner in seinem Apparat hat? Gelogen, verdreht, hochgejubelt oder vertuscht wird jetzt in allen Ausstrahlungen. Niederlagen werden in Siege umfrisiert, Verluste verdoppelt oder verkleinert. Die Wahrheit bleibt auf der Strecke. Die Schlacht um die seelische Widerstandskraft von Soldaten und Bevölkerung läuft auf vollen Touren. Man glaubt nur noch das, was man glauben will. Die Radiopropaganda wird durch die Radiopropaganda selbst ausgeschaltet. Schicksal treibt Hitler, wie schon anderer vor ihm, immer weiter und weiter. Und wohin ihn das Schicksal treibt, dahin muss ihm der deutsche Soldat folgen. Hitler begann diesen Krieg, als er den Überfall auf Polen befahl. Er begann den Krieg, aber er kann ihn nicht beenden. Der Moskauer Rundfunk in deutscher Sprache. Dieser erste Monat des neuen Jahres begann damit, dass die Rote Armee am 1. Januar das von den Deutschen stark befestigte und erbittert verteidigte Wilicki Luki im Sturm nahm und die ganze deutsche Besatzung niederkämpfte. Und er endete damit, dass am 31. Januar die Gruppe der Hitlertruppen, die westlich des zentralen Teils Stalingrads eingekreist worden war, völlig aufgerieben wurde. Dabei ergaben sich der Kommandierende dieser Armee, Generalfeldmarschall Paulus, sein Stab und weitere 15 Generäle. Das 50 Generale aus der Kriegsgefangenschaft heraus, ihr eigenes Volk und ihre eigene Wehrmacht aufrufen, den Krieg einzustellen und die Waffen gegen die eigene Regierung zu wenden, ist sicherlich ein bisher einmaliger Vorgang in der Geschichte der Völker. Wie konnte es so weit kommen? So wird zunächst jeder fragen, der diesen Aufruf hört. Handelte es sich um einen vaterländischen Krieg des deutschen Volkes? Es handelt sich um einen von Hitler mitten im Frieden vom Zaune gebrochenen Raub- und Eroberungskrieg, wie die Welt noch keinen sah, der noch dazu mit Methoden geführt wird. Germany calling, Germany calling, Germany calling. Here are the Reichsender ambush, Station Bremen. And station DXB on the 31-meter band. You are about to hear our news in English. This evening, I am talking to you about Germany. That is a concept that many of you may have failed to understand. Let me tell you that in Germany, there still remains the spirit of unity and the spirit of strength. It's a long, long way to Tipperary, and my heart's right there. Here's a new version of that famous war song, now very popular amongst the English soldiers. Who reserved already cabins to sail for Canada? Who is ready to go? Who are the heroes that risk their life for a trip to Canada? Churchill, Eden, Cooper, Halifax, and co. Goodbye, Piccadilly. Farewell, Leicester Square. English gold and English peers go over the ocean, and we soldiers got no pair. It's impossible to beat the Germans. We found out that's why they go. Those wise guys told us a lot of nonsense. Churchill, Eden, Cooper, Halifax, and Cole. Goodbye, Piccadilly. Fare thee well, Leicester Square. English gold and English politics go over the ocean. Brother, have you got a dime to spare? Maschine, wartet darauf, dass sich das Kabinendach öffnet und Hauptmann Philipp heraussteigt. Bringt er heute seinen 200. Abschuss mit? Vorher ist ein Rottenführer und der Offizier Reinhardt gelandet. Wackelt über den Platz. Zwei Abschüsse hat Reinhardt erzielt. Und während wir noch mit Reinhardt beschäftigt waren, landete ganz unbemerkt Hauptmann Philipp. Wir gratulieren! Wir gratulieren! Nun wird der Hauptmann auf die Schultern des Bodenpersonals gehoben. Unmöglich ist es, uns heranzukommen. Herr Hauptmann, gestern schon, als Sie den Gefechtsstand Ihren 199. Abschuss meldeten, da glaubten wir fest daran, dass Sie, das war am Vormittag, während des Nachmittagseinsatzes nun auch den 200. erringen würden. Aber ich glaube, diesen 200. haben Sie sich für heute zu Ihrem Geburtstag aufgehoben. Darf ich zunächst dazu recht herzlich gratulieren. Vielen Dank. Allerhand von Ihnen, von mir zu verlangen, dass ich jetzt hier mitten in dem Gedränge was erziele oder irgendwas sage. Sie warteten wieder auf die Stukas, die angreifen wollten, hatten sich unten bereitgestellt und wollten verknabbern. Aber wir waren mit da, wir hatten es schon geahnt, dass sie kommen würden und sind mit einer gewaltigen Streitmacht hingeflogen, sodass wir der Russen Herr waren. Also es beteiligten sich teilweise zwei, drei von uns an einem. Die Sicht war doch heute etwas schlechter, Hauptmann. Ja, aber haben Sie in der Höhe den Feind so schnell ausmachen können? Ach, ich sah sie schon im Anflug. Sah ich vier oder sechs Stück unten. Die warteten auf die Stukas. Ich habe es aber noch nicht gemeldet, weil ich nicht genau wusste, ob es nicht doch eigene gewesen wären. Aber es waren doch Indianer. Und wir haben dann natürlich schön verknabbert. Verknabbert oder vernascht, wie Sie immer so schön sagen. Bei Ihren vielen Einsätzen. Während ein Teil der Bevölkerung angstzitternd in den Luftschutzkellern und Bunkern sitzt und auf die Warnmeldungen der regionalen Sender lauscht, übertragen andere Stationen einen bunten Abend, verbreiten Siegesmeldungen, berichten von Heldentaten oder senden Tanzmusik. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, ist ein populärer Trostschlager. Auf Abschnitt Dezember gibt's wieder ein Ei, dichtet der Volksmund sarkastisch weiter. Die Kontraste, die aus den Rundfunkempfängern tönen, werden zu makabrer Teufelei. Das Angebot an nervenaufputschenden Tonkulissen wird immer umfangreicher. Pauken und Trommeln, Fanfaren, Orgel und Glockenklang, Posaunen und schmetternde Trompeten, schmeichelnde Mädchenstimmen, Kinderchor und Gräuelmeldungen, Hohngelächter, Tanzrhythmen, Nationalhymne, Schifferklavier und Mozart. Wenn Beethoven aus dem Empfänger tönt, weiß man inzwischen, dass eine schwere Niederlage an der Front oder die Vernichtung einer Großstadt im Bombenhagel oder der Abfall eines Verbündeten mitgeteilt wird. Eine schwer geprüfte, blutende Generation bebt im Nervenkrieg der Rundfunkpropaganda. In den gleichen Wintertagen überquerten deutsche U-Boote den Atlantik. Den kühnen Wikingerfahrten von Kontinent zu Kontinent folgten die Angriffe an der amerikanischen Ostküste. Ein Bericht von Bord eines deutschen U-Bootes mag von jenen schweren Schlägen künden, die seitdem pausenlos den Feind im Angesicht seiner eigenen Küste treffen. An Bord eines deutschen U-Bootes. Schwarze Nacht. Wir stehen vor der amerikanischen Küste. Knapp eine Minute ist es her, dass der Wasseroffizier die Meldung ins Boot hinuntergab. Backbord quer ab, mehrere Schatten. Wir saßen noch in der Offiziersmesse. Der Kommandant, der zweite Wasseroffizier und ich, blitzschnell fuhr der Kommandant in die Pelzjacke, zog das Handtuch um den Hals, stülpte die weiße Mütze auf und enterte eilig die steile Leiter hoch auf die Brücke. Und wir mit ihm. Der Kommandant steht neben mir, hat das Doppelglas an den Augen. starrt die Finsternis hinein. Unsere Augen müssen sich erst an die Dunkelheit gewöhnen. Da drüben an Backbord quer ab, gehen die Schatten dahin. Weil, wo ist es? Frau Federmann auf Station. Frau Federmann auf Station. Wir greifen an. Der Bugraum hat längst die Torpedos klar gemeldet. Am Zielgerät hier vor mir steht der Torpedo-Offizier, immer den Schatten drüben im Auge. Daneben der Kommandant, der den Angriff überwacht. Wir sind nicht genug heran. Diese Spannung, diese unglaubliche Spannung. Und da jetzt, der Torpedo-Offizier hat die Hand am Abfeuerungshebel. Was los? Was los? Los! Das ist der große Augenblick. Zischend hat der Aal das Rohr verlassen. Torpedo läuft, kommt die Meldung aus dem Boot. Die Stoppuhren ticken. Der erste Aal nach langen Wartetagen, der muss sitzen. Wie einem die Zeit jetzt lang wird, dieses Warten, wie einem das Herz klopft, diese Spannung auf den Gesichtern, unsere Augen bohren sich in die Dunkelheit hinein. Der Kommandant hat das Doppelglas in den Augen. Tick, tick, tick. Langsam schleichen die schwarzen Zeiger auf der Stoppuhr dahin. Der Torpedo-Offizier steht angespannt hinter dem Zielgeber. Alles starrt hinüber auf den Schatten. Man hält den Atem an. Bei Lage 95. Getroffen. Der Aal hat gesessen. Soeben schießt eine Stichflamme hoch. Donnerwetter nochmal, die müssen Munition geladen haben. Ein Augenblick ist es taghell. Menschen eilen über die Decks an die Boote. Jetzt sagt er sogar gerade weg. Es zieht uns immer fort zum Strande. Die Wellen ziehen uns mächtig an. Kaum sind wir eine Stund am Lande, schon rufet uns der Ozean. Wenn das Schiff vor Klavier an Bord ertönt, dann sind die Matrosen so still, weil ein jeder nach seiner Heimat sich sehnt, die er gern einmal wiedersehen will. Und sein blondes Mädel, das wünscht er sich her, das zu Haus so heiß ihn geküsst. Und dann schaut er hinaus aufs weite Meer, wo fern seine Heimat ist. Wir sind die lust'gen Vagabunden und ziehen in der Welt umher. Doch kennt ein jeder auch die Stunden, wo gerne er zu Hause will. Wenn das Schiff vor Klavier an Bord ertönt, dann sind die Matrosen so still, weil ein jeder nach seiner Heimat sich sehnt, die er gern einmal wiedersehen will. Und sein blondes Mädel, das wünscht er sich her, das zu Haus so heiß ihn geküsst. Und dann schaut er hinaus aufs weite Meer, wo fern seine Heimat ist. Hitler nennt den Führer der deutschen Arbeitsfront seinen größten Idealisten. Dr. Robert Ley, Chemiker, Flieger im Ersten Weltkrieg und Freund des Alkohols, ist bei Kriegsbeginn 49 Jahre alt. Erbauer von Ordensburgen, einer Urlauberflotte und zahlreicher Erholungsstätten, Erfinder von Kraft durch Freude, Schönheit der Arbeit und des Reichsberufswettkampfes. Während des Nürnberger Prozesses entzieht sich der nationalsozialistische Arbeiterführer durch Freitod dem Galgen. Es ist ein totaler Krieg. Dieser Krieg geht jeden an.

Wir haben gestern davon gesprochen, welche Gefühle das deutsche Volk, ach was sage ich, die Völker Europas beseelten, als sie von dem Einsatz einer neuartigen Waffe gegen England hörten. Monatelang haben doch viele Millionen von Angehörigen der ältesten und bedeutendsten Kulturvölker der Erde unter der Wirkung eines Luftterrors gelitten, der jedes Maß militärischer Notwendigkeit, jedes Maß soldatischen Anstandes, ja überhaupt menschlicher Moral überschritt. Nur weil die Urheber dieses Terrors fest davon überzeugt waren, dass es keine Gewalt auf Erden gäbe, die sie dafür zur Rechenschaft zu ziehen vermöchte. Den Terrorfliegern, die noch stolz auf ihr trauriges Handwerk waren und sich Namen wie Mörderverein gaben. In all diesen Monaten hat sich in Europa ein Hass angesammelt. Ein Hass, der größer ist als jemals ein Hass in den Zeiten noch so erbitterter innereuropäischer Kriege war. Die Völker Europas lebten in diesen Monaten von diesem Hass. Und sie lebten von dem Willen, diesen Terror zu brechen, ja, diesen Terror zu vergelten. Die Frontberichte bringen von Bord eines Vorpostenbootes einen Erlebnisbericht über den Einsatz der neuartigen Sprengkörper schwersten Kalibers gegen England. Auf einem Vorpostenboot am Invasionsgebiet im ersten Morgenlicht. Da hat man schon lange nicht mehr so helle Gesichter nach durchwachter Nacht gesehen, wie hier. Und nach vielen nächtlichen Wachstunden und Kleingefechten, die müden Augen aufgehellt sind und leuchten, unter dem brausenden Heulen, das vom Festland nach Südengland zieht. Geschosse, die vom Geheimnis umgeben waren, sind unterwegs. In die neuen Gewichte im Kräftespiel des wägenden Krieges, das verspürt ein jeder. Von deutschen Ingenieuren und Arbeitern in schwerster Leidenszeit der Heimat geschaffen, ziehen sie jetzt auf- und abschwellend nach England. Darunter stehen unsere Boote. So zogen sie in der Nacht. So brausen sie jetzt wieder im ersten Licht des Morgens. Die Heizer sind aus den Maschinenräumen gekommen und stehen an Oberdeck. Frage an den Kommandanten, dürfen wir nach oben? Jawohl. Die Funker strecken die Köpfe aus dem Bulleis. Die Brücke reckt die Ohren raus. Was sie drüber wegorgelt, trägt auch ihren Grimm. Trägt alle ihre Wünsche. Trägt die Wünsche nach Vernichtung mit. Des Feindes, der uns nicht nur hier draußen auf unseren Booten, sondern auch drüben in unserer Heimat schonungslos zerbrechen wollte. Jetzt ist zum Gegenschlag ausgeholt worden. Aber kein lärmender Jubel darüber. Dazu sind hier die Stunden zu. Die letzten Äußerungen der Rundfunkpropaganda um das Dritte Reich von deutscher Seite werden nicht mehr von vielen gehört, an die sie gerichtet sind. Nur noch in wenigen erhalten gebliebenen Häusern gibt es elektrischen Strom, um die Radiogeräte in Funktion zu setzen. Die Masse der Deutschen ist auf den Landstraßen, auf See, in freiem Gelände, irgendwo auf der Flucht, hockt in stecken gebliebenen Zügen oder Fahrzeugkolonnen. Viele Provinzen sind bereits von den Siegern besetzt, die sofort die Ablieferung der Rundfunkempfänger befehlen. Millionen befinden sich in Gefangenschaft, liegen in Lazaretten oder warten auf die Kapitulation weit verstreut im Kurlandkessel und auf der Halbinsel Hela, in den Seefestungen am Atlantik, in Norwegen, Oberitalien, in Kroatien, Böhmen. Um die Reichshauptstadt tobt die letzte Schlacht. Die wenigen, die die letzten Appelle aus Berlin überhaupt hören können, sind mit eigenen Sorgen überlastet. Man ist todmüde, vielfach hungrig. Das Schicksal nächster Angehöriger ist ungewiss. Den Luftraum beherrschen feindliche Flieger vollkommen und bringen letzte Schrecken.